Ah ja, das ist ja interessant. Um noch einmal auf den Begriff der Einspeisung zurückzukommen. Die elektrische Energie, die ins Stromnetz eingespeist wird, ist dann der Strom, der für uns Otto-Normalverbraucher aus der Steckdose kommt, oder? Ja, so könnte man es formulieren. Für den Normalverbraucher ist es sicherlich verständlicher, wenn wir vor allem darauf schauen, wie viel Strom, wie Sie es eben gesagt haben, aus der Steckdose kommt und in die verschiedenen Geräte fließt. Und diese Werte schlagen sich dann direkt im Geldbeutel der Verbraucher nieder. Wie viel Energie tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen stammt, kann der Verbraucher daran aber nicht direkt erkennen. Dafür muss er seine Rechnungen und die Informationen der Stromanbieter schon etwas genauer studieren. Wenn man seine neuesten Rechnungen mit älteren vergleicht, so lässt sich festhalten, dass die Energiewende schon ein gutes Stück vorangekommen ist. Heute kann sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix wirklich sehen lassen. Seit Jahren nimmt dieser nämlich stetig zu. Im ersten Quartal des Jahres 2020 erreichte er mit 52% ein absolutes Rekordhoch. Das sind rund 10% mehr als im Vorjahr, ein wirklich beachtlicher Anstieg. Dabei wurde schon 2019 so viel Strom wie nie zuvor aus regenerativen Energiequellen bereitgestellt. Letztere machten nämlich gut 43% des Bruttostromverbrauchs in Deutschland aus und wurden damit zu einem wichtigen Baustein im Strommix. 2013, das darf man nicht vergessen, lag der Anteil noch bei etwa 25%. Jetzt haben Sie noch einen neuen Begriff eingeführt, über den wir noch nicht gesprochen hatten, den Bruttostromverbrauch. Was sollen sich unsere Hörer denn darunter vorstellen? Der Begriff Stromverbrauch ist eigentlich etwas ungenau. Streng genommen muss man hier nach dem Brutto- und dem Netto-Stromverbrauch unterscheiden. Beim Bruttostromverbrauch wird auch der Strom mitgerechnet, den man in den Kraftwerken für die Stromerzeugung selbst braucht. Der Strom hingegen, der in unseren Haushalten, Büros oder Betrieben aus der Steckdose kommt, also tatsächlich für alle denkbaren Geräte und Maschinen verwendet wird, das ist nur der Netto-Stromverbrauch.